Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 90. Die erlösende Macht der Liebe. Und alsbald erhoben sich die Benannten und verfügten sich zu den noch immer auf den Angesichtern ruhenden Kindern und richteten an dieselben das liebreiche Gebot Adams aus, das da war ein Gebot der Freiheit oder eines, das das Gefangene wieder frei macht, weil es ein Gebot der Liebe ist. Nachdem sie ihren Auftrag beendet hatten, erhoben sich alsbald die Kinder und lobten und priesen mich, da ich Adams Herz erweicht hätte, ohne welche Erweichung sie Adam nicht mehr angesehen haben würde und sie offenbar hätten verschmachten müssen, wenn sie noch länger wären vom Abende gedrückt worden. Als aber Henoch wahrgenommen hatte, ihre im Ernste und in aller Wahrheit frommen Herzens dankbare Stimmung gegen mich, wie auch gegen die Erzväter, sammelte er sich alsbald im Geiste meiner getreuesten Liebe und richtete folgende Worte aus mir an die nun erwachten Kinder des Abends, sagend nämlich: Höret, liebe Brüder und Schwestern in Gott, unserm Gott, der da ist, ein mächtiger Herr über alle Dinge und unser aller liebevollster heiliger Vater, wie auch in Adam, der da ist, ein geschaffener Erstling aus der allmächtigen, ewigen Liebe Gottes und ist unser aller Leibesvater. Das Gebot, das euch mit ehernen Banden hart geschieden hielt, im lichtschwachen und liebekalten Abende, ist nun, als wäre es nie ein Gebot gewesen. Die große Wärme der ewigen Liebe Gottes hat die ehernen Bande zerfließen gemacht, wie der hohe Sommer das starre Eis auf den hohen Bergen, und gab euch nun ein anderes Gebot, ein Gesetz, dass ihr frei sein sollet, vollkommen frei, als wie ich und all die Väter vollkommen frei sind in der lebendigen Liebe zu Gott, der da selbst die allerhöchste und allerreinste Liebe ist, ewig, durchaus in und für sich das Leben alles Lebens selbst. So ihr ihn mehr lieben werdet, denn euch selbst, eure Alten und eure Kinder und alles, was die Erde trägt und gibt, da erst werdet ihr in euch erkennen, was das heißt, frei sein in der Liebe zu Gott. Dann wird euch Gott erwecken, und wie ihr bis jetzt waret voll Angst und Kummer unter des Gebotes der Weisheit hart schwerem Drucke, und seid nun geworden voll Freude ob der Freiheit, da wir euch erweckten aus der blinden Ehrfurcht langem Schlafe auf das Geheiß Adams, also, und zwar in einem unaussprechlich höheren Verhältnisse erst, werdet ihr jubeln, wenn Gott zufolge eurer großen Liebe zu ihm euch selbst im Geiste und aller Anschauung der höchsten Wahrheit aus sich zum ewigen Leben der Seele wie des Geistes vereint erwecken wird. Wahrlich, wer von euch heute beginnen wird, der soll morgen schon sich eines hochgesegneten Herzens erfreuen. Wer aber zögern wird in der Liebe und wird vielmehr beschäftigen seinen Verstand, bei dem wird auch Gott zögern und wird statt des Segens geben, dem Verstande harte Steine zu kauen, die bei weitem eher Meister der schwachen Zähne werden, als diese Meister der unzerkaulichen, überharten Weisheitssteine. Frage sich aber ein jeder selbst, was da leichter sei, Gott zu lieben, wie er ist, unser aller liebevollster heiliger Vater, oder Gott zu erkennen, wie er ist Gott von Ewigkeit in seines unendlichen Geistes ewiger Macht, Kraft, Herrlichkeit, Weisheit, Heiligkeit, Ordnung und Liebe. So du aber deinen Bruder zwingst, auf dass er dir enthülle seines Herzens Geheimnisse, siehe, da verbirgt dein Bruder vor dir Forschendem sein Herz, und du erfährst nichts von ihm, denn eine Rüge, die dich zurechtweisend ermahnt, deine törichte Begierde im Zaume zu halten und dich nicht zu kümmern um die Geheimnisse des Herzens deines Bruders, sondern um seine Liebe nur, ob es dich liebt, wie du es liebst. Wenn du dich aber nicht kümmerst um das, was allein deines Bruders ist, sondern liebst ihn dafür zehnfach mehr denn dich selbst. Siehe, wenn dein Bruder solches merken wird aus deinem Herzen, da wird er auftun seines Herzens Türe vor dir und wird dich über alles belehren, was dir entweder nützen und dich höchst erfreuen oder dich doch zu allermindest voll Vertrauen zu deinem Bruder machen kann. Sehet, liebe Brüder, eben also ist es auch bei Gott. Wer möchte je Gott zwingen, dass er sich einem zeigen und enthüllen solle? Und täte er's, wer möchte es fassen und bleiben am Leben? So ihr aber Gott liebet über alles, da wird er euch führen und leiten in alle Weisheit und allerhöchste Erkenntnis von Ewigkeit zu Ewigkeit mehr und mehr, je nach der Fähigkeit und Größe der Liebe, die ihr zu ihm in eurem Herzen heget. O liebe Brüder, daher forschet nicht und sorget nicht für den Verstand, sondern liebet Gott, unser aller liebevollsten heiligen Vater, aus allen euren Kräften über alles. So werdet ihr in einem Augenblicke mehr empfangen, als euer Verstand in seiner größten Schärfe, höchst unvollkommenen, in Jahrtausenden enträtseln möchte. Liebe ist die Wurzel aller Weisheit. Daher liebet, wollt ihr wahrhaft weise werden. So ihr aber liebet, da liebet der Wahrheit und nie der Weisheit wegen, so werdet ihr wahrhaft weise sein. Ihr seid nun frei im Abende, aber die Liebe wird euch erst vollkommen frei machen im Herzen. Kommet morgen, kommet alle in der Liebe zur neuen Feier des Sabbats, in der wahren, freien Liebe zu Gott. Amen. Ende dieses Kapitels.